Ein schwarzes Brett ohne Lettern und Zeichen. Eine langsame Fahrt ins Ungewisse. Im trüben Nebel keine Sicht, verschwommene Schatten, zitternde Gräser und die bange Frage, wohin führt der Weg?